wieder hin. Hey, hey! Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores. Und alles ist wieder hin. In Rio de Janeiro, in einer klitzekleinen Hafenbar, saß ein braungebrannter Gaucho mit schwarzbraunem Haar. Und um Dolores zu vergessen, die seine Liebste war gewesen, sprach er zu Don Filippo, dem alten Spelunkenwirt. Hey, hey! Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores, und alles ist wieder hin. Hey, hey! Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores, und alles ist wieder hin. In Rio de Janeiro, in einer klitzekleinen Hafenbar, saß ein braungebrannter Gaucho mit schwarzbraunem Haar. Und er sprach, Amigo mio, sie war die schönste Frau in Rio. Da lachte Don Filippo, der alte Spelunkenwirt. Hey, hey! Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores, und alles ist wieder hin. Hey, hey! Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento, Dolores, und alles ist wieder hin. Und alles ist wieder hin.